Im Kim-Il-sung-Stadion in Pyongyang haben die Vorrundenspiele der Gruppe 2 der AFC-Frauenfußballmeisterschaft um Asienpokal 2018 begonnen. Am 3. April besiegte die TVRK 11 die Mannschaft aus Indien mit 8:0 und die Mannschaft aus Usbekistan die 11 aus Hongkong mit 2:1. Die Spiele finden bis zum 11. April statt.